Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ob Sie vielleicht Gott sind? Ja. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Ich möchte es nicht ausschließen. Ich auch nicht. Was? Ich möchte es auch nicht ausschließen. Dass ich Gott bin? Dass ich Gott bin. Das schließen Sie nicht aus? Nein. Aber wenn Sie Gott sind? Richtig. Wir müssten es testen. Wie denn? Verfluchen Sie mich. Leugnen Sie mich. Fallen Sie von mir ab. Und dann? Eben. Das ist mir zu riskant. Dann leugne ich Sie. Ich schwöre Ihnen ab. Ich erkläre Sie für nicht existent. Und? Nichts. Das bedeutet, Sie sind es jedenfalls nicht. Ich bin es nicht? Nein. Das hätte aber schlimm ausgehen können. Hätte es. Für Sie. Allerdings. Wenn ich es doch wäre. Sind Sie aber nicht. Außer? Außer was? Außer ich wäre gnädig. Ach so? Gütig. Ja? Verzeihend. Sind Sie das? Das kann niemand wissen. Außer Ihnen. Wenn ich es wäre, ja. Wissen Sie es? Das sage ich nicht. Warum nicht? Ich bin unerforschlich. Also sind Sie es? Soll ich mich Ihnen offenbaren? Wenn Sie es sind? Halten Sie sich denn für auserwählt? Ich will es nicht ausschließen.